Nun fand sich aber nichts, was deutlich für Schamaninnen oder Schamanen gesprochen hätte. Allein, dass einer der Männer Biber-Unterkiefer dabei hatte, wurde mit dem Verweis darauf, dass diese bei manchen Schamanen Sibiriens eine Rolle spielten, entsprechend eingeordnet. Wirklich zwingend ist das nicht. Andere, überzeugende Belege für Schamanismus? Keine. Das sollte nicht überraschen. Betrachtet man nämlich die Fundumstände genauer, stellt sich bald heraus, bei diesen vier Schamanen handelt es sich um Ideologieprodukte. Um ein weiteres Beispiel für die politische Instrumentalisierung der Vorgeschichte. In aller Kürze. Wir befinden uns in der Sowjetunion im Jahr 1937, zur Zeit des großen Terrors der stalinistischen Säuberungen. Ausgräber war Wladislaw Josifitsch Rawdonikas, der Chef der Staatlichen Akademie für materielle Kultur in Leningrad, der schon 1924 gegen die bourgeoise Archäologie gepoltert hatte. 1953 wird seine Assistentin Nina Nikolajewna Gorina die Ausgrabungen fortsetzen. Beide sind zutiefst dem historischen Materialismus des herrschenden Marxismus-Leninismus verpflichtet, und zwar in einer Weise, die der Anthropologe Ken Jacobs als stalinistisch bezeichnet. Die Aufgabe der sozialistischen Wissenschaft war es zu beweisen, dass der Weg der Menschheit gesetzmäßig ins Paradies des Kommunismus führen würde, wenn man nur den wissenschaftlichen Lehren des Marxismus-Leninismus folgte. Auch die Archäologie hatte dem zu dienen. Tat sie es nicht, war sie bourgeois und diente dem Klassenfeind. Schon geringere Vorwürfe kosteten in Stalins Sowjetunion das Leben. Entsprechend konnte die Archäologie gar nicht anders, als in der Vergangenheit Beweise für die kommunistische Ideologie zu finden. Und die postulierte, in Anlehnung an einen der Gründungsväter des Evolutionismus, Lewis Henry Morgan, 1818 bis 1881, dass die Menschen im einstigen Stadium der Wildheit noch im Urkommunismus gelebt hatten, der durch das Aufkommen der Ausbeutung beendet worden sei. Insofern geschah hier das, was wir schon bei den Deutungen des Grabes von Bad Dürrenberg im Nationalsozialismus beobachtet haben. Die tatsächlichen Funde werden nur so weit registriert, wie sie als ideologische Bausteine taugen. Entsprechend schnell wurde gegraben. Im Schnitt bargen die Ausgräber 1,5 Gräber pro Tag. Insgesamt 144 mit mindestens 177 Individuen. Allein das zwingt dazu, die Ergebnisse vorsichtig zu interpretieren. Zumal die Gräber oft gestört und die Skelette schlecht erhalten waren, weshalb schon die Rekonstruktion der Blickrichtung der Toten heikel ist.